Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Ich begrüße euch zu einer neuen Domian-Staffel. Ich hoffe, dass ihr alle ins gute Jahr gekommen seid und wünsche euch natürlich auch alles nur erdenklich Gute für dieses Jahr 2010. Und ich bin gespannt auf viele Anrufe, auf viele Gespräche wieder mit euch. Und bei uns bleibt alles so beim Alten, wie ihr das kennt. Und das bedeutet ja am Montag, dass wir mit einer freien Themennacht beginnen. Das wollen wir auch heute so machen, jetzt im neuen Jahr. Also, meine Frage lautet dann, die obligatorische Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier heute Nacht zu unterhalten? Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, über das ihr gerne reden wollt. Meldet euch unter der Telefonnummer 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in eure Mail kurz euer Thema, euer Anliegen und eure Telefonnummer auf jeden Fall auch. Ja, und dann werden wir euch gegebenenfalls sehr schnell zurückrufen. Ja, das war das. Das war die Einleitung. Für alle, die uns vielleicht noch nie gesehen oder gehört haben, kann man das ja nochmal so erklären. Das hier ist eine Live-Sendung im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und wir sind jede Nacht hier zwischen 1 Uhr und 2 Uhr in der Zeit von Montag bis Freitag. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Josephine oder Josephine? Wie sag ich's? Josephine. Josephine. Genau. Sehr schön. 23 Jahre alt. Ganz genau, ja. Josephine, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, wie du ja leider schon, oder wie du eben schon gesagt hast, das neue Jahr hat begonnen. Leider hat es in vielerlei Hinsicht nicht gut begonnen, wenn man bedenkt, dass jetzt dieses schwere Erdbeben letzte Woche war. Ja, furchtbar. In Haiti. Ja. Und das betrifft mich in der Hinsicht ein wenig, weil ich seit 2 Jahren mit einem Haitianer zusammen bin. Mhm, mhm. Ich habe ihn also kennengelernt vor knapp 2 Jahren bei einem Praktikum in den USA. Ja. Und er lebt also dort und arbeitet auch da. Und ja, seine Eltern und seine Schwester mit ihrem Mann und einem Kleinkind, die leben alle noch in Haiti. Aha. Hast du mit ihm gesprochen, wie es seiner Familie geht? Wir reden jeden Tag ganz viel. Und gerade nach dem Unglück haben wir teilweise stundenlang telefoniert und geskypt und so. Er selber hatte natürlich die ersten Tage nach dem Unglück keine wirklichen Informationen, wie es der Familie geht und allen. Wo lebt denn die Familie auf Haiti? Also die Eltern haben ein Haus in Port-au-Prince in der Hauptstadt, in der Nähe vom Flughafen, also westlich vom Flughafen, nee, östlich. Ja. Und die Schwester lebt in einer Stadt nördlich von Haiti, die natürlich auch von den Erdbeben betroffen wurde, was man jetzt im Fernsehen leider weniger erfährt. Ja. Gibt es denn, in der Hauptstadt gesprochen. Gibt es denn, habt ihr irgendwelche Informationen über die Angehörigen deines Freundes? Ja, also die ersten Tage war er natürlich in absoluter Ungewissheit. Hm. Und 3 Tage nach dem Unglück hat er dann nach tausendfachen Anrufversuchen endlich die Möglichkeit gehabt, seine Schwester auf dem Telefon zu erreichen. Was ja schon ein großes Glück ist. Ja, Wahnsinn. Also viele Menschen wissen überhaupt nicht, was mit ihren Angehörigen überhaupt passiert ist. Und ja, also die Schwester hat erreicht. Was ist mit den anderen Angehörigen? Also die Eltern haben auch überlebt und die Mutter war an dem Tag, wo das Erdbeben passiert ist, auf dem Weg zur Tochter, also in diese andere Stadt. Mhm. Und das Wunder ist eigentlich, dass sie erst einen Tag später zu der Tochter fahren sollte und aber doch schon sich frühzeitig entschieden hat. Das heißt, im Moment des Erdbebens war diese Frau im Auto. Und da ist man dann ja relativ sicher, wenn man auf freiem Feld ist, dann kann einem ja nicht viel passieren. Sozusagen. Glaube ich mal. Sie ist, sie ist mit ihrem Schwiegersohn gefahren, also mit dem Mann der Tochter. Also in all diesem Unglück, jetzt was die Familie deines Freundes betrifft, ein großes Glück, dass alle leben. Ja, Wahnsinn. Also es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass alle leben. Ja, also ich habe heute die Bilder auch wieder gesehen in den Nachrichtensendungen. Ja, das ist ja erschütternd. Das ist ja ganz, ganz furchtbar. Da fehlen einem die Worte. Ja. Ja, und trotzdem ist es erstaunlich, dass nach über 100 Stunden noch Lebende geborgen werden können. Womit ja niemand mehr rechnet. Das genau. ist ein absolute Wunder. Genau, heute wurde eine Frau gezeigt, die irgendwie irre lange unter Beton lag, in irgendeiner zufälligen Verhöhlung. Ja. Und die Frau lebte und konnte, glaube ich, ihr Glück auch gar nicht fassen. Warst du denn selbst auch schon mal auf oder in Haiti? Ich selber war dort noch nicht, weil es ist natürlich auch ein gewisses Sicherheitsrisiko damit verbunden. Sehr gefährliches Land. Und das ist unbedingt sehr empfehlenswert. Vom Auswärtigen Amt in Deutschland gibt es natürlich eine Reisewarnung. Ja, ja. Also gab es vorher, vor dem Erdbeben auch schon. Ja, gab es vorher schon, genau. Und der Witz daran ist, Haiti teilt sich ja die Insel mit der Dominikanischen Republik. Genau, das absolute Lieblingsreiseland der Deutschen. Ja. Und das Tragische an der Geschichte ist, dass die Dominikanische Republik dem Land nicht wirklich zur Seite steht und es auch nicht unterstützt. Das stimmt nicht. Ich habe heute genau das Gegenteil im ZDF, im Heute-Journal gesehen, dass gerade die Dominikanische Republik sehr viele Hilfsleistungen und sehr engagiert ist, den Leuten zu helfen. Also ich gebe nur mal wieder, was ich wiederum im Fernsehen gesehen habe. Ich rede Ich will das auch gar nicht verallgemeinern. Ich habe jetzt nur aus einer anderen Stelle noch gehört, dass an der Grenze nur mit Korruption, also nur mit Schmiergeldern, dass man die Grenze übertreten kann, dass man teilweise Tausende Dollar zahlen muss, um Hilfe zu bekommen dort in den Krankenhäusern in der Dominikanischen Republik auch. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass es geht drunter und drüber und es herrscht Chaos und die Amerikaner versuchen ja ein bisschen Ordnung in die Sache reinzubringen. Ich habe vor ein paar Tagen ein bisschen was über die Geschichte von Haiti gelesen. Es ist ein wirklich sehr gebeuteltes Land. Seit über 500 Jahren gibt es dort Unruhen, Krieg und Leid. Und weißt du, durch was ausgelöst? Durch die Landung Kolumbus. Kolumbus ist dort gelandet. Und seitdem gibt es Unglück dort. Früher wohnten dort Einheimische, Indianer und es war normal und in Ordnung und dann ging es los. Also die Europäer haben sehr viel Leid gebracht. Es war ja mal eine französische Kolonie, bis sie vor ungefähr 200 Jahren unabhängig geworden sind. Es war der erste schwarze Sklavenstaat, der die Unabhängigkeit erreicht hat. Ja. Und nun ist eigentlich die Frage, ob das ein Glück war für sie. Mhm. Wäre es nicht vielleicht besser gewesen für das Land, für die gesamte innenpolitische Situation, wenn das Land vielleicht doch noch eine Kolonie wäre und angenommen von Frankreich unterstützt wäre? Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. So, was plant jetzt dein Freund zu machen? Kann er überhaupt was machen oder? Ja, ich habe gerade eben nochmal mit ihm gesprochen, kurz vor der Sendung. Und es ist ja nun die Frage, ob es Sinn macht, zu ihm dorthin zu fliegen. Mhm. Aber meiner Meinung nach, und da stimmt er mir auch zu, ist es eigentlich Geldverschwendung, jetzt ein Flugticket für 500 € zu kaufen und dorthin zu fliegen. Weil er kann selber jetzt auch nicht viel verändern. Er ist kein Arzt, er kann dort niemanden retten. Mhm. Seiner Familie geht es soweit gut. Das Einzige, was er machen kann, ist Geld hinzuschicken. Ja. Und das Geld ist sinnvoller angelegt. Ich vermute mal, dass man so als Zivilist, als normaler Mensch gar nicht dorthin fliegen kann, weil die Flughäfen oder der Flughafen komplett überlastet ist durch die Hilfsflüge. Genau, und du hast natürlich recht, das ist das Einzige, was er machen kann. Und wenn die Situation sich ein bisschen entspannt hat, dann kann er ja hinfahren und seinen Leuten helfen. Und zur Seite stehen. Also, und das Traurige ist natürlich, seiner Familie geht es zwar gut, aber in seinem Bekanntenkreis, er hat natürlich auch viele Freunde, die Familie verloren haben und da ist es natürlich schwer. Ja, wahrscheinlich haben alle, die überlebt haben, werden welche kennen, die ums Leben gekommen sind. Das wird so sein in so einem kleinen Land. Eine furchtbare Katastrophe, aber dennoch jetzt, was deine Geschichte anbelangt und dein Freund, ein kleines Glück in all der Traurigkeit. Ein kleines, Josephine. Trotzdem kann man nur hoffen, dass die Menschen weiterhin spenden und das Land vielleicht nicht vergessen, weil diese Katastrophe ist vielleicht irgendwo auch ein Glück für das Land, in Zukunft ein bisschen mehr Stabilität zu politisch auch erlangen. Genau. Ja. Also die Spendenbereitschaft ist ja in Europa, in Deutschland, auch in Amerika. Viele Hollywood-Stars haben wahnsinnig viel Geld gespendet. Irgendeine Schauspielerin, ich weiß nicht, wer es war, mal locker 1 Million gespendet. Ja, also das ist schon toll. Und das Land braucht es auch, weil wieder alles aufgebaut werden muss. Ja. Josephine, unbekannterweise herzliche Grüße an deinen Freund. Und auf jeden Fall ausrichten. Wir wünschen nur das Beste hier aus Deutschland. Alles Gute. Okay. Gut, wäre es möglich, noch ein Autogramm zu bekommen? Sehr gerne, du liegst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, okay, danke. Meine Liebe, tschüss. Ciao. Danke, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, über jedes Thema, über das ihr gerne reden wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. Herzlich willkommen, Hans Wilhelm, 55. Ja. Grüß dich, Domian. Hans Wilhelm. Vielleicht nennst du mich einfach Bernd, ist vielleicht besser. Hallo, herzlich willkommen, Bernd. Genau. 55. Schön, dass ich dich erreiche. Ja. Bernd, um was geht's? Es geht um Folgendes. Ich habe vor knapp 2 Jahren eine Frau kennengelernt. Ja. Im Internet. Ja. Sie war 47, ich damals 54. Mhm. Und wir waren 200 Kilometer getrennt. Wie viel? 200 Kilometer. Ja. Wir haben telefoniert 3 Wochen. Ja. Haben uns gesehen und wir waren verliebt. Mhm. Sie hat mir gesagt, das Allerhöchste sein habe ihr mich geschenkt, als den Mann, auf den sie ihr Leben lang gewartet hätte. Das hört sich toll an. Und es war super. Wir haben uns verliebt. Wir waren ein Paar. Mhm. Es war klar, dass sie zu mir zieht. Ich habe dann eine größere Wohnung genommen. Mhm. 6 Monate später war sie bei mir. Ja. Ich wusste von ihr, dass sie ein kompliziertes Leben gehabt hat. Ja. Ich wusste, dass sie meditiert, was aber kein Problem für mich war. Ich bin ja Christ. Ja. Sie auch. Ja. Ich wusste, dass sie in ein spezielles Institut fährt, wo sie hohe heilige Einweihung bekommt. Mhm. Hochheilige Einweihung? Hohe heilige Einweihung. Hohe heilige Einweihung. Ja. Was heißt das? Sie hat mir erzählt, dass sie auf dem Weg sei, Geistheilerin zu werden. Mhm. Da fährt sie seit 13 Jahren hin. Mhm. Wie? Sie ist seit 13 Jahren auf dem Weg, Geistheilerin zu werden? Ja. Sie dauert aber lange. Kurse für Psychologie, Metaphysik, geistige Heilweise, Mentaltraining etc. pp. Ja. Auch mit Auslandsaufenthalten. Okay. Das habe ich gewusst. Mhm. Ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, wie sie bei mir war, hier stimmt etwas nicht. Also sie ist dann zu dir gezogen, das war alles dann schon klar? Das war alles klar, ja. Ihr wohntet zusammen. Hattest du das Gefühl, irgendwas stimmt nicht? Richtig. Was stimmte da nicht? Ich habe mit ihr dieses Thema besprochen, dieser geistigen Heilweisen. Mhm. Sie glaubt auch daran, dass sie in der Lage ist, dass die göttliche Energie durch sie wirkt, dass sich Bauchräume eröffnen, ohne Messer, mhm, Geschwüre so entnommen werden können, mhm, und dann der Heilige Geist die Wunde wieder verschließt. Mhm. Hört man immer wieder, dass es was geben soll. Ja. Ich habe mich dann mit der Szene beschäftigt, mhm, und bin zum Ergebnis gekommen, dass es natürlich Charlatanerie ist. Mhm. Dieser Mann, wo sie hinfährt, ist auch kein Professor, mhm, sondern gelernter Programmierer. Ich nenne jetzt mal den Namen in der Öffentlichkeit nicht. Nein, bitte nicht. Und sie sagte, wer heilt, hat recht. Es sei ein Mann, der von einer Weltinstanz die Berechtigung bekommen hätte, eine Religion zu begründen. Mhm. Und diese Frau ist sehr aufrichtig, sehr liebevoll, sie war auch immer treu. Mhm. Ich habe dann Fragen nach ihrem Leben gestellt. Ein bisschen wusste ich. Ja. Aber sie wollte eigentlich über ihr Leben gar nicht sprechen. Ja. Und diese beiden Dinge, dass ich sehr stark nach ihrem Leben gefragt habe, mhm, dass ich sehr stark diese ihre Richtung hinterfragt habe, mhm, waren wohl die Gründe dafür, dass es auseinandergegangen ist. Ich habe hinterher erfahren. Ach, es ist dann wieder auseinandergegangen. Relativ schnell dann. Nach neun Monaten. Jetzt mache ich mal eben einen Punkt da. Mhm. Wir können gleich wieder anknüpfen. Mhm. Nach 9 Monaten ist es wieder auseinandergegangen. Ja. Aufgrund auch dieser ganzen Merkwürdigkeiten. Richtig. Was ist heute? Wir hatten dann, nachdem wir das dann aufgelöst haben, hat sie mir geschrieben, sie liebt mich, mhm, und sei immer für mich da. Mhm. Ich sei der einzige Mann, den sie in ihrem Leben je geliebt hätte. Und dann wurde es immer schlimmer, bis zu dem Tag, wo wir praktisch jetzt seit Monaten überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Null. Mhm. Wenn ich sie anrufe, sie geht nicht ans Telefon, sie beantwortet keine Mail, keine SMS, nichts. Mhm. Und jetzt kontaktiere ich sie nicht mehr. Mhm. Und ich habe eigentlich 3 Fragen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Ja. Eine Frage noch, bevor du die Fragen stellst. Mhm. Diese Trennung von 9 Monaten, ja, ist die von dir ausgegangen oder von ihr? Von ihr. Von ihr. Mit der Begründung? Sie kam von einem Seminar, einem Wochenendseminar zurück für metaphysische Heilhypnose. Mhm. Ich durfte sie auch nicht am Bahnhof abholen und sie schwebte ein wie ein Engel. Mhm. wirklich wie ein außerirdischer Engel und sagte mir, die Beziehung ist zu Ende, wir haben keine Chance mehr. Hast du lange um sie gekämpft da noch? Ja. Ja. Es war nicht mehr möglich. Okay, so. Ich habe den Kampf verloren. Die drei Fragen. Die drei Fragen. Erste Frage, wie kann ich eigentlich damit fertig werden? Weil ich denke immer noch an sie. Es vergeht nicht ein Tag, wo ich an sie denke. Mhm. Zweite Frage, gibt es überhaupt eine Chance, sie wieder zu erreichen? Denn ich weiß, dass sie krank ist und sie Hilfe braucht. Mhm. Und der dritte Themenkomplex, das ist mir deutlich geworden in der Auseinandersetzung mit dieser in Anführungsstrichen Szene, der Bereich, wo in sogenannten weichgespülten Psychogruppen solche Abhängigkeiten wachsen, wird immer größer. Immer größer. Und da sehe ich auch eine große Gefahr. Ja. Also diese drei Fragen hätte ich an dich, Domian. Ja. Du sagst, du hältst sie für krank. Ja. Du hältst sie für psychisch krank. Also ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe mich auch mit einem Sektenbeauftragten verständigt. Ja. Und der hat mir gesagt, diese Frau ist krank. Das ist eine multiple Persönlichkeitsstörung. Mhm. Offensichtlich auch mit Borderline-Aspekten. Mhm. Ich hatte Borderline immer als Schnitzen in Erinnerung. Mhm. Hab mich dann mal mit Borderline mal beschäftigt. Das sind ja auch Menschen, die ein Merkmal haben. Ja. Sie lieben ganz intensiv. Ja. Aber dann auch nur sehr kurz. Diese Frau, so wie du sie mir schilderst, ist ja eine diffuse Persönlichkeit. So kommt sie mir jetzt rüber. Ja. Die wenig für mich zu fassen ist. Ja. In irgendeiner komischen Psychosekte ist, die vielleicht selbst große psychische Probleme hat. Genau. Was macht deine Liebe zu dieser Frau aus? Ich habe sie gesehen und es erfüllte sich der Traum, mit einem Menschen in Liebe ganzheitlich mit allen Facetten des Lebens zusammen sein zu können. Hört sich gut an, aber die Realität hat ja das Gegenteil bewiesen. Du kannst ja eben nicht mit allen Facetten des Lebens mit ihr zusammen sein. Hat das nicht das Ganze relativiert? Ich hatte auch immer das Bedürfnis, ich muss sie beschützen, ich muss für sie da sein. Ja, die Frau ist 47, mittlerweile ist sie 49. Ja. Ich glaube, dass du sie nicht beschützen kannst. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass du sie mit einer Zwangsjacke da rausholen kannst und nur weil es für sie besser ist, sie in eine Klinik einweisen kannst. Das kannst du alles nicht. Richtig. Das Schlimme ist daran, dass man in einem solchen Fall hilflos daneben steht und nichts tun kann, weil man einfach nicht berechtigt ist dazu. Ja. Und man sich oder du dich wahrscheinlich in diesem Fall damit arrangieren musst. Du bist ein erwachsener Mann mit viel Lebenserfahrung. Ja. Dass es offensichtlich diese Liebe zwischen euch nicht gibt. Ja. Und dass du dich von ihr verabschieden musst. Ja. Ja. Und ich würde sie auch jetzt in Ruhe lassen. Ich gehe davon aus, dass du ihr viel gesagt hast und viele Angebote gemacht hast und sie sowieso weiß, wenn irgendetwas ist, kann sie sich bei dir melden. Ja, richtig. Was willst du tun? Wie bitte? Ich sag, was willst du sonst tun? Ja, ich kann praktisch gar nichts anderes machen. Mir sind die Hände gebunden. Das war schon ein guter Weg, dass du dich mit einem Sektenbeauftragten unterhalten hast. Ja. Finde ich interessant und auch gut, dass du das gemacht hast. Der hat ja gewisse Sachen gesagt, die stimmen. Mhm. So, und jetzt stehst du da und musst einfach damit klarkommen, dass du da einen Kampf verloren hast. Ja. Auch einen Menschen verloren hast. Ja. So traurig das ist, wenn du eine Liebe entdeckt hast, aber... Aber die, weißt du, deswegen fragte ich das gerade auch, nachdem du sie näher kennengelernt hast, ist das ja nicht die Person, von der du glaubtest am Anfang, dass sie es ist? Also ich wusste, dass sie schon auf diesem Weg ist. Ja, aber die ganzen Details wusstest du nicht und du wusstest auch nicht, in welcher psychischen Vernebelung sie existiert. Richtig, ja. Ja. Und auch die Fragen nach ihrer Vergangenheit hat sie strikt abgelehnt und hat ein bisschen schon was erzählt, ja. Weißt du irgendwas über sie? Hat sie Kinder? War sie mal verheiratet? Ja, ich weiß, dass sie zweimal verheiratet war, ein paar Partnerschaften hatte. Mhm. Vieles hat sie mir nicht erzählt. Ja. Die Tochter wusste nicht, wo ihre Mutter wohnte. Mhm. Sie hatte wie hinter sich die Vergangenheit abgebrochen, mhm. als wenn sie auf der Flucht gewesen wäre. Mhm. Telefonnummer geändert, keine Erreichbarkeit. So, und jetzt ist sie in den Fängen dieser Gruppierung. Da ist sie schon seit 13 Jahren drin, richtig? Seit 13 Jahren, wie du sagtest. Und man kann nichts machen, Bernd. Man kann nichts tun, glaube ich. Nein, man kann nichts machen. Ja. Ich kann sie auch nicht irgendwie zurückerobern, ne? Nein, wie? Genau. Wie? Genau. Das, was du getan hast, oder das Einzige, was du tun konntest, hast du getan. Du hast ihr signalisiert, schon vor langem, ich bin da. Mhm, genau. Und sollte sie in irgendeiner Weise mal skeptisch werden... Oder vielleicht einen Bruch vollziehen zu dieser Sekte, weiß sie, zu wem sie gehen kann. Ja. Und das ist schon viel, finde ich, was du da anbieten kannst. Mehr kannst du nicht machen. Ja. Und wie kann man sozusagen die vielen Menschen, die es gibt, für mich jetzt auch ein allgemeines Thema geworden, ja, die in bestimmten psychischen Problemsituationen sind, die fallen dann diesen sogenannten weichgespülten Psychogruppen in die Hände. Indem man öffentlich immer wieder das thematisiert, richtig, und warnt und darauf hinweist. Wir das in diesem kleinen Gespräch jetzt auch gemacht haben für, genau, für unser Publikum hier. Genau. Ja, ja, natürlich ist höchste Vorsicht geboten und die Tricks sind vielfältiger Natur, wie versuchen, die Menschen zu kriegen und die Seelen zu kriegen. Genau, sie hat auch mit mir versucht, zwei Tricks. Sie hat mich nicht versucht zu missionieren, damit zu machen, ja, das nicht. Ich hatte zwar den Eindruck, dass sie, wenn sie sprach, diesen Sektenführer, also ich will ihn mal jetzt Gruppenführer nennen, um nicht zu despektierlich zu werden, diesen Gruppenführer, als wenn sie ihn rezitiert hat. Als wenn sie ihn rezitiert hat. Ja. Und ihr ganzes Leben ist gezeichnet von diesen Brüchen. Immer wieder. Also Bernd, mir tut es leid, dass es für dich jetzt so ausgegangen ist. Aber du kannst nichts tun. Ja. Also verabschiede dich von der Frau und sollte sie wiederkommen, bist du da. Genau. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, Domian, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Mit wem machen wir denn weiter? Mit Sascha. Sascha ist 28. Morgen. Hallo, Jürgen. Ja, Sascha. Ja, ich bin am Telefon. Sehr schön. Freue mich. Um was geht's? Ja, hallo. Und zwar geht es bei mir um eine Zwangserkrankung. Ja? Die du hast? Die ich habe. Was die ist das immer für noch besitze. Was ist das für eine Zwangserkrankung? Und zwar handelt es sich dabei um mehrere Aspekte, die jetzt diese Zwangserkrankung beinhalten. Und zwar sind es Lesezwänge, Wiederholungszwänge, Kontrollzwänge, Ordnungszwänge, Bewegungszwänge. Lass uns mal mit dem ersten gleich anfangen. Was ist ein Lesezwang? Was ist das? Ein Lesezwang ist zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt ist und man sieht jetzt da zum Beispiel so ein Geschäft und da ist jetzt eine Überschrift, die da am Geschäft dran steht, dann muss man die zum Beispiel mehrere Male lesen. Das ist zum Beispiel so ein Lesezwang. Das heißt, du stehst dann vor dem Geschäft und liest die Überschrift mehrmals hintereinander, obwohl du sie einmal kapiert hast und weißt, um was es geht. Ja, das ist dieser Zwang, wo man nicht so gegen ankämpfen kann, weil man ist irgendwie so im Teufelskreis drin. Man muss das mehrere Male lesen, dann man kommt da einfach nicht von los. Mhm. So, der nächste Zwang war? Kontrollzwang zum Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal von der Wohnung jetzt rausgehe und ich will die Tür abschließen, dann habe ich immer das Problem, ich muss sie dann einmal abschließen, dann wieder aufschließen, abschließen, aufschließen und so geht das immer wieder so an die 10, 12 Mal und manchmal sogar noch schlimmer, dass man das irgendwie so nicht in den Griff bekommt. Das heißt, das kann sein, wenn du eine Verabredung hast, musst du die Zeit schon einkalkulieren, dass du 10 Minuten mit deiner Tür beschäftigt bist, bevor du aus dem Haus kommst. Auf jeden Fall. Das ist dann auch immer sehr viel Zeit, die das da beinhaltet, weil das ist ja dieser Zwang, wo man dann auch nicht so wegkommt, wo man so richtig vertieft drin ist und man kommt da auch so alleine nicht raus. Wenn jetzt nicht gerade jemand daneben steht und sagt, Mensch, jetzt hast du aber abgeschlossen, jetzt ist aber gut und so, und dann kommt man da vielleicht eher von weg. Beschreib mir oder nenn mir ein Beispiel für einen weiteren Zwang. Zum Beispiel Bewegungszwang. Zwänge. Zum Beispiel, wenn man Lichtschalter an- und aus macht, zum Beispiel, und man kommt da nicht weg und das dauert dann ganz lange. Man ist damit so beschäftigt, dass man da irgendwie nicht mehr rauskommt. Wie verstehe ich das? Also du gehst zu einem Lichtschalter? Und mache das Licht dann an und wieder aus, an und aus. Und ich denke dann immer, ich muss das in so einer bestimmten Reihenfolge immer machen. Dieses Licht an- und ausschalten, weil man da irgendwie immer diese Probleme hat, dass man immer denkt, das Licht ist irgendwie nicht aus, obwohl es eigentlich aus ist. Wie oft kann das dann passieren, dass du das Licht an- und ausmachst? Oh, manchmal habe ich schon hier in der TWG, wohne ich ja in Lehrte. Was ist das TWG? In der Trainingswohngruppe. Ja. Das ist von der Chefin, von der Renate Reinhardt, die betreut da, also die Trainingswohngruppe, die ist da die Chefin. Und da ist das so, da habe ich ein eigenes Zimmer, also Wohn- und Schlafzimmer, Küche und Bad. Und da haben andere Leute ja auch noch ihre eigenen Zimmer, die auch seelisch und psychisch krank sind. Und da ist das dann halt so, dass das dann öfter auch mal vorkommt, dass ich dann in der Nacht dann manchmal fast die ganze Nacht da am Lichtschalter hänge dann. Ach so. Praktisch. Und ihn ausmachst und anmachst und ausmachst. Ja, und anmachst. Genau. Und dass das sogar die Nachbarin unter mir dann sogar hört und sagt, sag mal, Sascha, was hast du denn da schon wieder gemacht? Du sitzt dann tatsächlich... Du hast ja schon wieder das Licht an- und ausgemacht da. Also, der Impuls war, du wolltest eigentlich schlafen gehen und das Licht ausmachen. Ja. Und konntest dann aber nicht aufhören, es auszumachen. Hast du es mir gerade angemacht? Kam dann nicht von weg, genau. Jetzt hast du mir gerade so im Nebensatz erzählt, dass du da in einer Wohngruppe für psychisch erkrankte Menschen wohnst. Ja, genau. Das heißt, du siehst das selbst als psychische Erkrankung an und akzeptierst es auch so. Ja. Ja. Und wirst entsprechend auch behandelt. Ja. Aber das ist doch schon mal ein guter... Weil es ist ja so, ich gehe ja tagsüber immer in die Tagesstätte. Das ist eine Werkstatt oder was? Das ist so eine Tagesstätte, wo so verschiedene Gruppenangebote stattfinden, wie zum Beispiel Ergotherapie, ach so. Musikgruppe, Schwimmen. Und das machst du jeden Tag? Interaktionsgruppe. Und ja. Das ist immer jeden Tag von Montag bis Freitag. Mhm. Wirst du denn, was diese Erkrankung, das ist ja eine Zwangserkrankung? Ja, genau. Zwangsneurose kann man sagen, genau. Zwangserkrankung. Wirst du da psychologisch oder psychiatrisch behandelt? Also ich wurde da schon behandelt, allerdings auch mit Erfolgen, weil ich war anfangs, das Erste, was ich gemacht hatte, ich war in Lehrte in der Tagesklinik. Mhm. Das hat mir aber nicht viel gebracht, weil da haben sie mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, haben mich nicht so mit Respekt behandelt, haben dann immer wieder gesagt, Sascha, wenn ich dann so in Wiederholungszwängen drin war, ich musste mehrere Sätze einmal dann mehrfach sagen, also dass ich jetzt einen Satz zum Beispiel 10-mal hintereinander gesagt habe, da haben sie dann immer gesagt, Sascha, stopp. Ja. Also dann immer so ganz abrupt und so und haben mich angeschrien, haben mich da fertig gemacht und so. Also die kann ich nicht empfehlen, die Lehrter Tagesklinik, also die ist wirklich nicht gut. Da haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht. Ja, das ist ja so dein persönlicher Eindruck. Aber, ja, genau. Du redest und sprichst aber ganz normal. Und ganz normal eigentlich, ja. Das merkt man so beim Sprechen eigentlich weniger, aber jetzt habe ich immer eben diese Zwänge. Dann, genau, ne? Aber die Frage war noch gewesen, ob du psychiatrisch oder psychologisch behandelt wirst. Ja, wie gesagt, ich habe dann auch das erstmal gemacht, die Lehrter Tagesklinik, bloß da musste ich dann frühzeitig wieder weg, weil sie mich da irgendwie nicht verstanden haben, konnten mit mir, mit meiner Erkrankung auch nicht umgehen. Ist das denn jetzt anders? Jetzt ist es anders, ja, weil ich habe ja dann noch mehrere Laufbahnen durchlaufen. Ah, ja. Ich war ja dann auch noch in Langhagen. Verstehe. In der Nähe von Hannover, da war ich noch in der Klinik. Da gibt es eine vielfältige Behandlungspalette, ich höre es schon, ich mag es schon. Ja. Du bist 28 Jahre alt. Ich bin 28 Jahre alt und habe auch eine Freundin, die ist aber gesund. Ah ja, und die lebt, wo lebt die? Die lebt noch bei ihren Eltern. Ja. Und ihr Bruder lebt auch noch bei den Eltern, also sie ist auch noch zu Hause. Sie ist allerdings 27, ein Jahr jünger wie ich. Ja. Und sie wohnt eben noch zu Hause und ich würde auch gern, wenn ich aus der TWG hier mal ausziehen sollte, mir eine eigene Wohnung nehme, dann würde ich gern mit meiner Freundin dann auch zusammenziehen. So, darauf wollte ich gerade auf die Thematik raus. Bist du Zeit deines Lebens erkrankt, seelisch erkrankt, psychisch erkrankt? Also ich denke mal, man kann vielleicht, also die Chance wird noch bestehen, dass man wieder gesund wird, aber... Das ist, ich denke manchmal immer, ich werde nicht mehr gesund, aber meine Eltern meinen immer, rede dir nicht sowas ein. Ja. Die sagen immer, du wirst schon wieder gesund werden. Meine Frage zielte eigentlich, ich habe es nicht richtig gut formuliert, entschuldige. Warst du von klein auf schon erkrankt? Ja, ab dem 14. Lebensjahr also schon. Ah ja. Hast du denn die Chance gehabt, zwischendurch auch einen Schulabschluss zu machen oder Lehre zu machen? Ging ja, das? Ja, also ich habe Glück gehabt, Jürgen. Also ich habe, wie gesagt... eine zweijährige schulische berufliche Berufsausbildung gemacht auf der Berufsfachschule im Berliner Ring in der Südstadt, in Burgdorf war das, wo ich bei meinen Eltern noch gelebt habe. Und was hast du da gelernt? Da habe ich in der Sozialpflege eine Ausbildung gemacht, eine zweijährige. Das heißt, und da habe ich meinen Realabschluss erreicht. Super. Das habe ich geschafft, obwohl ich so krank war. Das heißt, du könntest da irgendwann wieder anknüpfen. Ich denke mal, ich würde gerne noch zum Sozialassistenten Erzieher noch eine Ausbildung machen. Die hatte ich auch angefangen, bloß die musste ich dann aufgrund meiner Erkrankung beenden. Ich verstehe. Wo hast du deine Freundin kennengelernt? Meine Freundin, die habe ich in Hannover kennengelernt durch einen Kumpel. Aha. Und zwar, weil wir so eine Clique sind. Ja. Ne? Und da habe ich jemanden also kennengelernt, das ist jetzt ein Kumpel von mir, ja. Der ist jetzt auch schon längere Zeit auch in unserer Clique drin. Ja. Durch den habe ich meine Freundin kennengelernt, ah, ja. Da waren wir im DAX in der Bierbörse und da habe ich meine Freundin in Hannover dann kennengelernt. Sag mal, wie hat die Freundin reagiert, als sie gehört hat, du bist seelisch und psychisch erkrankt und lebst auch in einer entsprechenden Einrichtung? Wie hat sie war, ja, die war relativ gefasst. Also die war, die hat sowas irgendwie schon geahnt. Irgendwie. Da schrecken ja manche zurück, ne, und denken, da will ja, ich nichts mehr zu tun haben. Ja, aber sie hält trotzdem zu mir. Das ist sie gut. Sie ist eine ganz gute Frau, die ein gutes Herz hat, wirklich, muss ich sagen. Das klingt sympathisch. Und die hält wirklich richtig zu mir. Wie lange seid ihr immer für mich da. Ja, wie lange seid ihr schon ein Paar? Über ein Jahr. Sind wir jetzt schon zusammen. Darfst du denn, wie ist das da bei euch in der Einrichtung? Darfst du da Mädels mit in dein Zimmer, in deine Wohnung nehmen? Ja, darf ich schon. Also das ist relativ offen. Ja. Also das ist jedem selber überlassen. Also ich darf meine Freundin gerne mitbringen. Ja. Und ich habe das auch so gemacht, dass ich meine Freundin hier auch übers Wochenende öfter mal zu Besuch auch gehabt habe. Ja. Und die Eltern von deiner Freundin, was sagen die denn dazu, dass du im Moment noch so ein bisschen angeschlagen bist? Naja, die habe ich ja noch nicht mal kennengelernt, das ist es ja. Ich wollte die ja schon längst mal kennenlernen, die Eltern und auch ihren Bruder, aber sie lässt das immer alles so langsam angehen. So Stück für Stück, sagt sie, nähern wir uns schon wieder dem weiteren Ziel, dann aber sagt sie immer. Sie wohnt, so habe ich es auch gerade richtig verstanden, sie wohnt noch bei ihren Eltern? Noch bei ihren Eltern, ja. Das heißt, obwohl sie eigentlich schon alt genug wäre, um eigentlich auch eine eigene Wohnung zu haben. Finde ich eigentlich auch. Ja. Aber ist ein anderes Thema. Ja. Das heißt, du warst bei ihr noch nicht zu Hause? Nein, Silvester wollten wir das machen, aber da war der Bruder krank, die Mutter krank, meine Freundin war krank. Ihr seht euch immer dann irgendwo draußen in der Stadt oder sie kommt zu dir? Wir treffen uns ganz oft in Hannover, jetzt wieder morgen. Ja. Doch, morgen ist ja Mittwoch, ne? Genau, heute ist ja schon Dienstag. Genau. Am Mittwoch treffen wir uns, genau, wie ich gesagt habe. Mhm. Und am Freitag wieder. Ja. Und ich habe dann Dienstag ja Geburtstag. Aha. Den anderen Dienstag. Verstehe. Jetzt morgen in einer, also heute in einer Woche. So. Am 26. Da habe ich Geburtstag, ja. Ja. Da werde ich dann 29. Sag mal, kränkt dich das ein bisschen, dass deine Freundin dich noch nicht da zu Hause eingeführt hat? Ja, also ich bin da schon ein bisschen enttäuscht irgendwie. Also ich bin da schon etwas traurig hast irgendwie, du die weil ich die auch gerne mal kennenlernen möchte. Klar. Klar, verstehe ich. Ja. Hast du die Sorge, dass sie sich vielleicht ein bisschen schämt wegen ich dir? Ich weiß es nicht. Also ich denke, sie schämt sich wegen mir nicht. Sie würde mit mir durch dick und dünn gehen. Das weiß ich ganz genau, dass sie da sehr, sehr lieb und nett ist und mich nie im Stich lassen würde. Aber ich denke, sie ist so in dem Sinne vielleicht mehr so ein Mensch, der alles so ein bisschen später so alles angeht. So. Vielleicht. So, wenn du verstehst, wie ich das meine, Jürgen. Vielleicht. Was macht sie vom Beruf? Sie arbeitet im Henriettenstift und zwar in der Küche. Ach so. Also, Sascha, also es klingt ja alles ganz gut. Dann wünsche ich dir, dass du den Schritt raus machst aus dieser betreuten Wohngruppe. Ja. Und eine eigene Wohnung hast mit deiner Freundin zusammen und dann auch womöglich wieder in deinen Beruf eintreten kannst. Und was natürlich super wichtig ist, dass du diese Zwangserkrankung einigermaßen beherrschen kannst. Ja. Wenn auch nur einigermaßen, wäre schon ein großer Fortschritt. Also ein bisschen hat man sie so unter Kontrolle und das ist ja schon mal ganz gut, dass man mit so ein bisschen wenigstens schon mal klarkommt. Dann, definitiv. Es hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Hier Ich wollte eigentlich auch Menschen, die jetzt wirklich auch Probleme haben jetzt so im seelischen und psychischen Bereich, denen wollte ich da auch nochmal so eine kleine Werbung vorschlagen, so wenn jemand jetzt irgendwie vielleicht seelisch und psychisch irgendwie erkrankt ist, dass man da auch sich da anmelden kann in Lehrte, also in der Tagesstätte bei FIPS und auch in die Trainingswohngruppe in Lehrte mal anfragen kann bei FIPS, ob man da vielleicht einen Platz bekommt oder so. Wenn du, so für Menschen, dass denen dann auch ein bisschen geholfen wird, vielleicht die mich jetzt gerade hören. So, wenn du möchtest, kann ich dir noch ein Gespräch anschließend mit meiner Psychologin anbieten. Ja, das wäre schön. Das machen wir sehr gerne, Sascha. Musst du auflegen und die Anja, das ist meine Psychologin, Anja. Die ruft dich gleich an. Ich kenne sogar eine Anja, die arbeitet bei uns in der Tagesstätte. Siehst du, aber das ist hier eine andere Anja, die wir hier haben. Ja. Sascha. Das ist nämlich auch ganz nett. Alles Liebe, alles Gute, dir und deiner Freundin. Ja, und nochmal ein ganz riesengroßes Lob an deine Sendung. Dankeschön. Möchte ich sagen. Ich gucke deine Sendung sehr oft. Sehr nett. Und ich finde dich auch sehr, sehr nett als Menschen. Das freut mich. Lieber Sascha, wir melden uns gleich. Du legst auf und wir melden uns. Alles klar. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war der Sascha. Und Hier ist Andrea. Andrea ist 38. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Domian. Hi. Ich bin gerade doppelt verwirrt. Warum? Weil dieses Anrufen sehr spontan von mir kam. Das war jetzt echt so eine Schnapsidee. Und das sind meistens die besten Ideen, die spontanen Ideen. Na? Und dann habe ich halt auch festgestellt am Telefon, ich verfolge das ja jetzt schon die ganze Zeit mit. Ja. Und du klingst meinem Freund so ähnlich von der Stimme her am Telefon. Aha, das verwirrt dich jetzt ein bisschen. Das hat mich die ganze Zeit eben schon verwirrt. Also ich bin ich und nicht dein Freund. Ja. Genau. Genau. Andrea, 38 Jahre alt. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, um meinen Freund eigentlich. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Seit fast 2 Jahren. Ja. Also im März sind 2 Jahre. Mhm. Und wir hatten, oder er hatte sich von mir kurz vor Weihnachten getrennt. Mhm. Warum? Ja, weil es halt auf der einen Seite eine sehr, sehr schöne Beziehung war. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt eine sehr turbulente Beziehung war. Mhm. Ich war halt vor ihm mit jemandem zusammen, der wohl wahrscheinlich Borderline hat. Mhm. Und bin da halt ziemlich zerschunden aus dieser Beziehung rausgegangen. Aber jetzt weiß ich noch nicht, warum er sich von dir getrennt hat. Ja, ich hatte halt sehr viele Probleme in dieser Beziehung. Mhm. Aufgrund dieser Borderline-Geschichte vor ihm bin ich in eine Depression reingeraten. Das heißt, ich bin ausgezogen. Also wir reden jetzt von dem Vorgänger deines Freundes. Von dem Vorgänger, gerade ganz kurz, um zu erklären, warum meine Beziehung sich so schwierig gestaltet hat. Ich bin halt ausgezogen in eine neue Wohnung und dachte, jetzt geht alles bergauf. Aber ich bin in so ein richtig tiefes Loch reingefallen. Mhm. Und bin dann auch zum Arzt und die meinte, oh ja, das sieht ganz nach Depression aus. Das ist ganz typisch, wenn man von so gerade Borderlinern auch wegkommt, dass man halt selber erstmal leidet. Andererseits warst du ja schon lange weg. Du bist ja schon seit 2 Jahren. Wenige Wochen. Ja, ja, nein. Ich war halt erst wenige Wochen ausgezogen, wo ich halt so richtig bergab gegangen bin. Okay. Und habe meinen Freund schon kennengelernt, meinen jetzigen, wo ich noch mit meinem Ex im gemeinsamen Haus lebte. Mhm. Dieses Zusammenleben zog sich halt noch etwas hin, bis ich was gefunden hatte. Und da in dieser Zeit lernte ich ihn jetzt schon kennen. Ich mal eben. Dein Freund hat dich ja jetzt das letzte Weihnachten, kurz vor Weihnachten, verlassen. Ja, genau. Das heißt, was vorgefallen, kurz vor Weihnachten? Ja, also die ganzen letzten Wochen, also die ganze Beziehung gestaltete sich als schwierig, von meiner Seite halt sehr aus. Und die letzten Wochen vor Weihnachten waren halt in meinem Leben besonders schlimm, weil mein Sohn bestand für 2 Wochen Krebsverdacht. Also wir mussten 2 Wochen warten, bis wir den Befund hatten, ob ja oder ob nein. Ja. Und mir ist halt die Wohnung. Das ist ein Kind aus einer anderen Beziehung. Ja, von meinem Ex-Mann. Ja. Der ist schon 18. Also, und da gab es große Schwierigkeiten. Du warst ich hatte persönlich, genau, in meinem Leben auch. Seelisch angeschlagen. Vielleicht depressionserkrankt, kann man das sagen? Ich hatte eine fette Depression. Ja, ich bin aus dieser Ex-Beziehung wirklich mit einer Depression rausgekommen. Okay, so, jetzt reden wir aber über die jetzige Beziehung. Über die jetzige, so, ja. Er hat dich Weihnachten verlassen. Wie ist die Situation heute? Sagen wir Mitte Januar. Ja, genau. Er hatte sich kurz vor Weihnachten getrennt und einen Tag später. Ich hatte ihm dann darauf noch eine Mail geschickt und habe halt einige meiner Sichtweisen hingeschrieben. Mhm. Und weil er mir per Mail auch nochmal einige Gründe genannt hat, warum, wieso und weshalb. Und ich habe dann darauf geantwortet. Und er schrieb mir dann zurück, wir können ja im Januar nochmal darüber reden. Hatte halt einige Forderungen gestellt in dieser Mail, die er halt gerne erfüllt haben möchte von meiner Seite. Nämlich? Und wie er sich das künftige Beziehungsmodell erstmal vorstellt. Also sehr, sehr locker und er möchte halt sehen, dass ich in meinem Leben irgendwo vorankomme. Er war halt in mehreren Punkten sehr enttäuscht. Was hat er denn hauptsächlich kritisiert an dir? Also meine Instabilität, ne, psychisch. Mhm. Weil ich kann ja verstehen, es ist jetzt 2 Jahre her, das Ganze, und irgendwo sollte man sich ja auch irgendwann mal wieder fangen. Dann hatten wir auch irgendwann mal vereinbart, zusammen Fitness zu machen, ins Fitnessstudio zu gehen. Er hatte mir das auch finanziert unter dem Versprechen, dass ich 2-mal die Woche hingehe. Das habe ich dann auch ganz oft schleifen lassen. Ja. So, jetzt hat er sich wieder gemeldet. Ja, wir hatten, ich hatte. Wie ist es jetzt heute? Stand heute ist, wir hatten uns also getroffen Anfang Januar. Wir haben viele, viele Stunden an einem neutralen Ort geredet. Mhm. Ich habe halt mir viele Gedanken gemacht über diese Beziehung, was verbessert werden müsste, gerade von meiner Seite. Mhm. Wie ist das Treffen ausgegangen? Sehr positiv. Also er nahm das irgendwann auch wieder meine Hand. Wir haben uns halt geeinigt, wir möchten es gern probieren, weil es halt auch so viele schöne Seiten gab. Das heißt, eigentlich ist ja alles dann ganz gut. Ja, aber, eigentlich. Aber doch nicht. Ja, für ihn wahrscheinlich schon. Also er ist sehr vorsichtig, er hat vor mir sehr viel Angst, ne? Weil er halt Seiten von mir kennengelernt hat, die halt weniger schön waren. Und er sagt, er hat sich jetzt gerade so aus diesen emotionalen Fängen von mir befreit und er möchte dann nicht gleich wieder rein. Entschuldigung, ich muss Sie mal ein bisschen unterbrechen, damit ich die Geschichte so richtig verstehe. Seid ihr denn jetzt so vereinbart, dass ihr jetzt wieder zusammen seid? Ja. Ja. Aber du bist nicht zufrieden? Nein. Warum bist du nicht zufrieden? Da weiß ich halt nicht, ob ich zu Recht unzufrieden bin oder nicht zu Recht. In mir kämpfen da so zwei Gewalten. Er gibt jetzt quasi vor, dass wir uns jetzt erstmal recht wenig treffen. Mhm. Das heißt ein bis zweimal die Woche. Mhm. Was gibt er noch vor? Er möchte in der Zeit sehen, dass ich vorankomme. Ja. Beruflich, privat, mit einer Wohnung und dieses und jenes. Mhm. Dass halt mein Leben läuft. Dass es einfach läuft. Dass es nicht vor sich hin vegetiert, sondern dass es läuft. Mhm. Er will einfach sehen, dass ich tatsächlich aufstehe und sage, so, jetzt bin ich da und jetzt kämpfe ich mich da auch durch. Was ja kein schlechter Plan ist. Nein, ist auch nicht. Ist es ja auch nicht. Ich weiß, dass er es ja auch gut meint. Und ich hatte ja auch gerade erst ein Gewerbe angemeldet und ich lasse mich ja viel zu sehr von allem um mich rum immer runterziehen. Ja. Und er will mir quasi jetzt den Tritt verpassen. Mach jetzt, beweg dich. Du sagst, dass du so ein ambivalentes Gefühl hast. Was gefällt dir daran? Was gefällt dir daran nicht? Es ist so, dass mir mein Verstand sagt, mein Kopf sagt mir, er hat ja eigentlich recht. Er will ja gar nichts Böses, dass er Angst hat, ist auch legitim. Mhm. Ich kann ihm ja auch viel erzählen und bin übermorgen wieder ganz fies drauf, dass er erstmal vorsichtig ist. Es ist für mich, wenn ich jetzt nur meinen Kopf nehme, alles in Ordnung. Mhm. Aber dann kommen immer wieder meine Gefühle dazwischen und die hauen mich nur um. Die hauen mich seit Tagen einfach nur um. Was sagen die Gefühle? Die Gefühle sagen, hallo, lass dich doch jetzt nicht hier unterdrücken. Es kann ja nicht sein, dass er die Zeit ständig vorgibt, wann wir uns sehen, wie oft wir uns sehen. Mhm. Ich hatte ihn beim letzten Treffen angesprochen. Ich würde halt auch gerne mal irgendwann ein Wochenende wieder mit reinnehmen oder ein halbes Wochenende. Mhm. Damit habe ich ihn ja gleich in die Flucht geschlagen. Mhm. Also ich verstehe das so, natürlich können wir das im Rahmen dieser Sendung gar nicht erörtern, warum du so niedergeschlagen bist und wie sich das dann alles so im Detail im Leben geäußert hat. Aber ich habe es schon so verstanden, dass der Mann großes Interesse an dir hat. So. Ja, und das ist das, was ich ja sogar anzweifle. So blöd bin ich. Moment, also das höre ich jetzt so raus, also als ganz Fremder und Unbeteiligter. Da ist ein Typ, der an Andrea ein großes Interesse hat, der dich, glaube ich, sehr, sehr liebt. Der aber mit all dem, was so in der letzten Zeit passiert ist, was du angedeutet hast, nicht gut zurechtkommt. Und dem das wahrscheinlich auch sehr viel Kraft gekostet hat und Nerven und er dabei auch fast vor die Hunde geht. Ja. So, jetzt hat er gesagt, pass auf, ich liebe dich, aber es muss auch bei dir in gewisser Weise vorangehen. Mhm. Und auf der Basis würde ich uns eine neue Chance geben. So hat er das ja gesehen. Das finde ich legitim und toll, Andrea. Weil letztendlich, sicher, ein gewisser Druck ist da. Aber der ist ja auch nicht schlecht. Denn dieser Druck ist ja für dich nur gut. Nicht nur für eure Beziehung, sondern so wie ich so wie ich es einschätze, ist es auch für dich ganz privat, nur für Andrea ist es sehr gut. Mhm. Hast du denn, ich weiß, ich kann das ja nicht einschätzen, wie schwerwiegend deine Probleme sind und die Problematik. Machst du das ganz allein oder bist du in Behandlung beim Psychologen? Das ist schon durch mit dem Psychologen. Das ist durch. Das ist durch. Mhm. Ich merke es ja auch selber, bevor das losging mit der Krebsgeschichte mit meinem Sohn, habe ich mich auch ganz gut im Griff gehabt. Mhm. Also da ging es schon so langsam, ne? Ich war dann zur Hypnose noch, weil ich dachte, ich setze da noch den I-Punkt drauf. Das ging aber leider Gottes etwas nach hinten los. Mhm. Und Du sagst, es ist durch. Das heißt, man könnte nicht erneut nochmal eine psychologische Hilfe... Im Moment nicht. Da sind wohl 2 Jahre Pause dazwischen. Ich kann aber einmal im Vierteljahr wohin. Das zahlen wohl die Kassen. Das möchte ich auch in Anspruch nehmen, weil ich meinen Psychologen ganz klasse fand. Mhm. Und, aber ich nehme keine Medikamente. Was die... Wobei man das sicher auch genau beraten sollte im Falle. Ich kann hier keine medizinische Beratung machen, verstehe mich bitte nicht falsch, aber natürlich kann man, sollte man überlegen und sich beraten lassen, ob man bei einer Depression nicht auch doch kontinuierlich für eine gewisse Zeit die entsprechenden guten Medikamente nimmt. Aber das sage ich nun mal so, das musst du prüfen. Was die psychologische Sache anbelangt, würde ich gerne auf jeden Fall, dass du gleich nochmal mit meiner Fachfrau hier sprichst. Ich kann dir nur so von der menschlichen Seite dir meinen Eindruck schildern. Ich finde das gut, was dein Freund macht. Mhm. Ich sehe das, ohne die Details jetzt zu kennen, ich höre daraus, der will eine Chance, der will euch eine Chance geben. Mhm. Und das ist eine tolle Sache. Und wenn dein Verstand dir sagt, das ist richtig, ich glaube, dein Verstand hat recht. Dann kämpfe. Dann mach es. Dann mach es für dich, für dein Kind, für die Beziehung, für alle. Ja, das will ich ja halt. Aber dann kommen immer diese negativen Gefühle, ne, wo ich denke, vielleicht fährt er auch zweigleisig oder vielleicht verscheißert der mich ja jetzt auch nur, spinnt mir irgendwas vor. Weißt du, total bekloppt. Weißt du, Andrea, selbst wenn er, ich glaube nicht, dass das so ist. Mhm. Selbst wenn er das, wenn das so wäre, bist du dennoch die Nutznießerin von dieser Sache, die er vorgeschlagen hat. Weil für dein Leben ist es gut und für dich geht's bergauf. Ja. Ja? Pass mal auf, jetzt möchte ich, dass meine Fachfrau noch ein paar Worte mit dir spricht, die dir noch so ein paar psychologische Tipps geben kann. Okay. Mach mal so weiter, mach mal. Gib ihm und gib euch die Chance. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Du kannst nur gewinnen. Okay. Das ist immer gut. Ja. Lieber Andrea, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, danke. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, falls ihr uns anrufen wollt hier live bei 1Live oder im WDR Fernsehen. Oder mailt uns domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt euch also zu jedem Thema melden, über das ihr hier gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, plaudern wollt, was auch immer. 0800 220 50 50. Norbert. Norbert ist 42. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Norbert. Grüß dich. Was ist dein Thema? Ja, ich habe meinen Bruder am 23.10. Oktober verloren durch tragische Tod. Was ist passiert? Es ist ein Brand gelegt worden im Haus. Brandstiftung? Mhm. In dem er wohnte? Ja. Und daran ist er dann verbrannt, verstorben? Verbrannt ist er nicht, durch Rauchvergiftung. Mhm. Wer war denn noch in dem Haus? Ja, natürlich, die alle wohnen im Haus gewohnt haben. Es ist ein vierstöckiges Haus. Mhm. Und da war natürlich, ja, ein riesiges Durcheinander, ist klar. Wie viele Menschen sind denn ums Leben gekommen? Ja, alleine. Ja, alleine. Mhm. Galt die Brandstiftung ihm? Nein, überhaupt nicht. Das war einfach Jugendliche, wo... Ach so. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun, so auf die Art. Ja. Und dein Bruder ist ums Leben gekommen. Mhm. Wohnte er in seiner Wohnung alleine? Nein, eine Familie, eine Frau, zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? Ja, die Große ist jetzt 16, mhm, wird 17. Mhm. Die Kleine ist 11, wird 12. Und die Kinder und auch die Frau haben sich retten können? Ja, die Frau hat sich retten können. Die große Tochter ist, also die seine Frau ist über dem Balkon. Mhm. Seine große Tochter ist über das Treppenhaus schon raus und die Kleine wollte anscheinend hinterher oder wie auch immer. Das kann man nicht genau nachsagen, wie es genau war. Ja. Und er ist auf jeden Fall auch im Treppenhaus dann gestanden mit der Kleine und hat die Orientierung verloren. Ach so. Er ist mit der Kleinen im Treppenhaus gestanden. Ja. Und die Kleine hat sich dann irgendwie losgerissen, oder? Ja, die wollte anscheinend Große hinterher. Ja. Und er hat sie noch erreicht. Sie heißt Jessie. Mhm. Hat sie noch erreicht und ja. Und dann? Hat dann wahrscheinlich die Orientierung verloren, hat auch nichts mehr gesehen. Also die Feuerwehr hat auch ausgesagt, da war keine Sichtmöglichkeit. Ja, und ich glaube, dass man sehr, sehr schnell ohnmächtig wird und auch sehr schnell verstirbt. 3-4 Atemzüge und dann ist man bewusstlos. Ja, genau. Und auch sehr schnell dann stirbt, wenn man diese Dämpfe einatmet. Ja. Sind der oder die Brandstifter ermittelt worden und gefangen? Ja, ist ermittelt worden. Das ist ein 15-jähriger Jugendlicher. Einer? Ja. Ein 15-jähriger Jugendlicher? Mhm. Wie hat er diesen Brand gelegt? Ja, im Keller unten. Und wohnte dieser 15-jährige Jugendliche auch in dem Haus? Anscheinend wohnte er in dem Haus, ja. Und das war einfach so ein Jungenstreich? Ja, also laut Aussage der Polizei wollte er einen Feuerwehreinsatz mal live sehen. Er wollte einen Feuerwehreinsatz live sehen? Ja. Oh, mein Gott, mein Gott. Was hat der Junge sich aufgelastet für sein ganzes Leben? Ja. Mein Gott. Ich habe meinen Bruder verloren. Du hast deinen Bruder verloren. Wie alt ist dein Bruder geworden, Norbert? 46, er hat am 8. Oktober der Geburtstag gehabt und am 23. ist er verstorben. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ja, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, denke ich, es könnte viel besser sein. Also wir hatten schon guten Kontakt, aber wir waren jetzt nicht so oft zusammen. Ja. Ja, man denkt natürlich im Hinterher immer, mein Gott, man hätte dieses noch machen können und jenes machen können. Und ja, also ich habe, das Skurrile an der Sache ist, ich habe in dieser Nacht gearbeitet und meine Arbeitsstelle ist vielleicht 300 Meter Luftlinie entfernt, wenn überhaupt. Mhm. Und in der Nacht, ich habe immer nachts gearbeitet. Mhm. Und in der ersten Pause, das war vor 0 Uhr, da habe ich die Rauchentwicklung draußen noch gesehen, da bin ich auf der Bank gesessen, habe den Rauch gesehen, habe die Sirene, der Einsatz habe ich gehört. Und natürlich überhaupt nicht geahnt, dass das... Nee, ich dachte, das ist drüben eine Fabrik, wo irgendwo wieder was brennt, oder? Wann und von wem hast du dann diese furchtbare Nachricht erfahren? Ja, am Morgen, wo ich beim Einkaufen war, meine Freundin hat mich dann angerufen. Wie hast du das im ersten Moment aufgefasst und aufgenommen? Ich konnte gar nicht glauben. Ich glaube, in so einer Situation ist das immer so, dass man das gar nicht glauben kann. Nee, ich konnte es nicht glauben. Also es könnte ja so, vielleicht kannst du es heute noch nicht wirklich glauben, dass er tot ist. Ja, er fehlt mir unheimlich. Mhm. Ich arbeite jetzt auch nicht mehr nachts. Ich arbeite jetzt nur noch am Tag. Ich hab dann fast einen Monat Urlaub genommen und hinterher habe ich es nochmal probiert mit Nachtarbeit, aber es ging nicht. Und warum geht das nachts nicht zu arbeiten? Ja, ich muss immer dran denken und zumal ich dort in der Pause draußen gesessen bin und habe das eigentlich sogar gesehen. Was hast du denn nachts gearbeitet? Ich bin in der Pharmazie. In der Pharmazie, in einer Fabrik? Mhm. Ja. Wie ist denn heute dein Kontakt zu der Schwägerin und zu den Kindern? Ja, es ist eigentlich schwer. Sie ist natürlich sehr angeschlagen, ist klar. Mhm. Und die Kinder sind noch unter Schock. Mhm. Gibt es denn die Möglichkeit, kannst du mit den drei Leuten reden oder schotten die sich ganz ab? Nee, da kann man eigentlich nicht drüber reden. Bitte? Da kann man nicht drüber reden. Aber du kannst sie besuchen. Ich kann sie besuchen, ja. Die ist meistens ist sie auch, meine Mutter hat sie aufgenommen so ein bisschen, kümmert sich um sie. Aber man kann nicht über das Unglück sprechen? Nee. Das heißt, ihr redet dann ganz normal irgendwas über Belanglosigkeiten, aber ihr könnt nicht über... Ich war selten. Ich war jetzt selten oben in letzter Zeit oder ich habe selten den Kontakt gesucht. Weil eben sie ist jetzt so in dem Punkt noch gar nicht ansprechbar. Sie sagt immer, der ist noch da und... Ach, sie sagt, er ist noch da. Ja, ja. Du hast gerade die Mutter angesprochen, also die Mutter, eure Mutter lebt noch, der Vater auch? Der Vater auch, ja. Ja. Das muss ja dann für deine Eltern, eure Eltern eine unfassbare Katastrophe sein, den Sohn so zu verlieren. Ja. Wie geht es denn deinen Eltern? Ja, also meine Mutter, die lenkt sich natürlich viel ab, die ist schon im Rentealter. Und durch das mit der Bianca, hat sie eine Aufgabe sozusagen. Also Bianca ist die Frau von meinem Bruder. Da ist sie natürlich auch immer beschäftigt und abgelenkt und geht mit den Kindern zum Arzt und so. Die Kleine lag ja auch im Koma. durch die Rauchvergiftung. Ach so. Ich dachte jetzt, die Kinder seien ganz unverletzt gewesen. Nein, die Kleine war ja eben mit dem Frank der ist ja noch in eine Wohnung rein. Mhm. Wie auch immer, aber auf jeden Fall war das eine andere Wohnung, nicht die Wohnung, wo er gelebt hat. Es war halt einfach eine Wohnung in dem Haus, in dem Gang. Mhm. Und ja, man hat ihn dann gefunden, eben wie er auf seiner Tochter gelegen ist. Ach so, das heißt, er hat die Tochter noch retten wollen? Ja. Ja, genau. Also eine ganz große... Hat sie auch gerettet. Er hat sie auch gerettet. Er hat also sein Leben dafür, vielleicht hat er sein Leben bezahlt dafür, dass er das Kind gerettet hat. So war er immer. Er war immer sehr verantwortungsvoll. Mhm. Immer für die Familie. Mhm. Haben die beiden eine gute Ehe geführt? Ja, die haben eine sehr gute Ehe geführt. Ja. Also sie waren nicht verheiratet, aber die haben sehr gut zusammengelebt. Mhm. So, jetzt haben wir viel über die Claudia, deine Schwägerin gesprochen, deine Bianca. Eltern. Bianca, Entschuldigung. Bianca gesprochen. Wie geht es denn dir heute nach eigentlich nur ein paar wenigen Wochen? So lange ist es ja noch gar nicht her. Ja. Also ich war sehr schwer damit fertig. Also das nimmt mich schon mit. Mhm. Sprichst du denn viel darüber mit? Nein. Du hast eine Freundin, sagst du. Mhm. Kannst du mit der darüber sprechen? Ja. Aber du tust es nicht so oft. Nein. Warum? Ich tue es nicht so oft. Warum nicht? Ah, ja. Ja, sie hat eine Art selber, sie hat ihn auch sehr gut gekannt und sie hat ihn auch sehr möge und ja, ich möchte sie nicht immer damit belasten, sozusagen. Weißt du, was ich glaube, Robert? Dass du sie überhaupt nicht damit belastest. Ich glaube, dass sie ist ja jetzt auch in der Situation, dass sie schweigt, weil sie vielleicht denkt, dass sie dich damit belastet. Das kann durchaus sein, ja. Und so sitzen da zwei Leute zusammen, denen es innerlich dreckig geht und schweigen, weil sie den anderen schützen wollen und den anderen nicht belasten wollen. Ich glaube, dass man in so einer Situation sprechen sollte. Und dass es für dich gut ist, das zu tun und auch für deine Freundin gut ist zu tun. Mhm. Du sagst, deine Freundin hat einen guten Kontakt zu deinem Bruder gehabt. Ja, also sie hat ihn sehr möge und genau. Wenn wir uns gesehen haben, wir haben uns immer gut verstanden. Also das tut ihr mindestens auch so weh wie dir. Ja, das tut ihr bestimmt weh. Ja, so. Ich glaube, dass in solchen Fällen das Schwierigste und vielleicht Schlechteste ist, was man tun kann, wenn man sich zu sehr verkapselt und schweigt. Mhm. Es ist natürlich ein Unglück und eine Trauer und ein Schmerz, den dir niemand nehmen kann. Niemand. Du hast deinen Bruder verloren und es ist ein großes Unglück. Aber ein wenig sprechen oder vielleicht auch viel sprechen kann schon einen gewissen Trost darstellen und eine gewisse Hilfe auch. Wer trauert, sollte sprechen. Ja, das stimmt eigentlich schon. Wie ist das denn, wenn du mit deinen Eltern alleine bist? Gibt es da die Möglichkeit zu sprechen oder ist das auch ganz blockiert? Nee, das ist nicht ganz blockiert. Mit meiner Mutter ist das nicht blockiert, aber ja, ist ein schwieriges Thema. Vielleicht ist es auch gut für deine Mutter, dass sie, oder für deine Eltern, dass sie jetzt die Verantwortung hat für die Schwiegertochter, ja, für die Kinder. Das meine ich, das sage ich ja eben. Genau. Ja. Mhm. Weinst du manchmal? Oh ja, ich habe, also die ersten 3 Wochen war, ich bin so ein Typ, wenn es mich was bedrückt, dann gehe ich raus. Ich gehe auch in den Wald und schreie es raus. Und ja, da war ich stundenlang auch im Wald und habe geweint. Und ja, es hat mir aber gut getan. Ja, das tut auch gut. Hast du das deiner Freundin erzählt? Ja. Habe ich ihr erzählt. Habe ja auch gesagt, dass ich jetzt in nächster Zeit nicht erreichbar bin, dass ich daran da bin. Mhm. Ich fand das dann auch okay. Also Robert, ich finde, dass versuch das mal. Such mal mehr das Gespräch mit deiner Freundin, wenn es dir sehr schlecht geht und wenn du sehr traurig bist. Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit einer Trauerberatung, einer Trauergruppe vielleicht. Da gibt es ganz viele Angebote, die Trauernde in Anspruch nehmen können. Würde ich dir gerne gleich von meiner Psychologin so ein paar Informationen geben, wenn du das kann, glaube ich, jeder nur alleine für sich entscheiden, ob man sowas in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Der eine sagt, das kann ich allein oder mit meinem Umfeld. Und der andere sagt, ich gehe zum Beispiel in eine Trauergruppe. Da trifft man dann auf Menschen, denen ein ähnliches Unglück passiert ist. Und man muss sich da nichts vorspielen gegenseitig. Mhm. Wir machen es so, Robert, du legst auf und wirst von Anja angerufen. Mhm. Dann kriegst du mal die Informationen. Ansonsten möchte ich nochmal sagen, wie leid mir das tut. Und deiner Familie von Herzen alles Gute wünschen. Ja, vielen Dank. Alles, alles Gute. Wir melden uns gleich wieder, Robert. Norbert. Alles klar. Lieber Norbert, bis dann. Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere erste Sendung in diesem Jahr. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer offenen Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.